NDR Info. Das Feature. Liebe ist das Thema der Menschheit. Wie wird sie gelebt in Zeiten eines global beschleunigten Kapitalismus, in denen es kaum mehr einen Lebensbereich gibt, der nicht der Logik des Marktes unterworfen wäre? Ja, also wofür steht Kapitalismus oder was macht der oder wie funktioniert der? Ne? Das ist was, da haben wir Attribute wie Leistungsfähigkeit, ja, und Hochleistung, Effizienzsteigerung, Disziplin, Rationalität. Ja, wir haben Durchsetzungsfähigkeit. Konkurrenzkampf, ja, Wettbewerbsdruck. Wenn man über solche Sachen wie Liebe redet, ist ja genau das Gegenteil. Da geht es doch um, da geht es eben nicht um Disziplin, sondern da geht es doch um sich irgendwie fallen zu lassen. Ja? Da geht es nicht um Druck machen, ja, sondern sich um Durchsetzen, sondern da geht es darum irgendwie um Ergänzung, um sich, um Harmonie, um Verständnis. Und Geschichte, ja, wo eben diese Sachen nicht von dir so. Also das heißt, es sind eigentlich zwei total gegensätzliche Prinzipien. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love. All you need is love. Das waren noch Zeiten. 1967. Summer of Love. Als der Beatles-Song einmal um die Welt ging, televisionär, im Fernsehen, in der ersten weltweit live übertragenen Show. Also was mir halt einfällt, sind einfach so die, was mir sofort einfällt, ist halt einfach die Nichtnotwendigkeit von Liebe eigentlich, wenn man alleine gut klarkommt. Und das war früher einfach anders. Als man allen Ernstes noch sagen konnte, we need more love in the world. It's a period in history that needs love. Paul McCartney hat nicht bloß Liebe als subjektives Gefühl gemeint. Da waren Gefühlsladungen mit Sprengkraft im Spiel. Seither gehört Pop zur Liebe wie die Literatur oder der Film. All you need is love, love, love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. All you need is love, oder? Wir stecken bis zum Herz im Kapitalismus. Ein Feature von Barbara Eisenmann. Ja, da gibt es halt einen Musiker, der heißt Townes Van Zandt. Der ist aber auch leider schon gestorben. Und da haben wir mindestens 10 Konzerte hier in Berlin gesehen. 10 bestimmt. 10 lang. Einmal, der war fast zweimal im Jahr immer da. Wir waren auch immer da. Ja. Das mögen wir sehr. I won't say I love you, babe. Won't say I need you, babe. I'm gonna get you, babe. And I will not do you wrong. Living's mostly wasting time, and I waste my share of mine. But it never feels too good, so let's don't take too long. For your softest glance. Und da gibt's verschiedene Lieblingsstücke von uns. Eins heißt zum Beispiel To Live is to Fly. Ist das jetzt auch eins? Ja, ja, sag doch mal. Oh nee, ich mag das ja alles. Micha und Karl. 25 Jahre Liebe, davon gut 10 Jahre wirtschaftlich erfolgreiches, gemeinsames Herstellen von Werbung, Kunst und anderen Dingen. Kinder? Keine. Da fällt mir gleich viele ein, aber das ist jetzt für uns als Ganzes über die ganze Zeit. Ja, da müsste man schon irgendwie Frenz auf die Martin ist oder sowas hören, ne? Da ist ja schon eher, ja irgendwie, also es, da ist ja schon eher Melancholie drin. Out of the waves. Ja, irgendwie sowas, da müssen wir was raussuchen von denen. Man muss dann nachgucken. Die nachgucken. Die sind da unten, Matsche. Vielleicht sollte man Time's Not Your Friend nehmen, das passt auch vom Titel. Bettina und Roger? 17 Jahre Liebe. Gut 10 Jahre davon als Fernbeziehung. An vielen Orten in den USA, querbeet durch Deutschland, in China. Sie, freiberufliche Übersetzerin, er, Unternehmensberater. Kinder? Keine. Andi ist unser Musikexperte, der hat eine ganz tolle Musik gesprochen. Der legt immer das Richtige auf. Finde ich super. Echt? Ja. Hast du noch nie gesagt? Doch, habe ich dir schon ein paar Mal gesagt. Ja. Mira und Andreas? 3 Jahre Liebe. Sie in der Filmbranche, visualisiert Drehbuchideen, er Kommunikationsdesigner, beide freiberuflich, Kinder 2. Aber die Musik, du meinst, die uns verbindet oder die immer... Du meinst auch... Element of Crime fällt mir da ein, ne? Das war so... Zu Anfang fand ich das. Mhm. Viel gehört. Manu Chao. Manu Chao. Während der Reise, weil wir eine CD hatten. Can't you hear me when I call? I'm a long way from sight. Die Beatles haben den Nerv der Zeit getroffen und All You Need Is Love mit einer Marseillaise-Fanfare eröffnet. Die Marseillaise, das ist Revolutionssound, der für Wendepunkte in der Geschichte steht. Dass es am Ende ein Wendepunkt in der Geschichte des Kapitalismus sein würde, dass sich nicht nur die Liebe, sondern auch die Ökonomie von allerlei Fesseln befreien würde, die Liebe dabei aber wieder unter Druck geriete, hat nicht im All You Need Is Love-Skript gestanden. Das war ja dann gewissermaßen Liebe auf den ersten Blick. Du siehst ihn und verliebst dich. Ja. Wie war das bei dir? Ja, das war schon identisch. Also als sie dann da in der Tür stand von der WG, aus der ich gerade ausziehen wollte, beziehungsweise im Begriff stand auszuziehen, stand sie dann in der Tür und dann war das für mich einfach klar. Und habe mir schon gedacht, das ist so jetzt meine nächste Freundin. So, das war ja irgendwie für mich einfach so klar, wie sie da so stand. Das war für mich völlig klar. Also, ja, ja, für mich auch. Also da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Ich habe die Tür aufgemacht, da saß der Karl mitten im Zimmer an so einem Tisch, hat mich angeguckt wie beim Amt, als ob ich jetzt irgendwie meinen Pass verlängern lasse. Ich habe den angeguckt und dachte, das ist der Mann meines Lebens. Das war irgendwie so ganz gewiss. Also ich hatte da auch, also ich hatte da gar keinen Zweifel. Dann gleich meine Mutter angerufen und ihr das mitgeteilt, dass ich den Mann meines Lebens soeben kennengelernt habe. Was die so gar nicht nachvollziehen konnte. Aber es ist schon so, ich glaube, dass in der westlichen Welt 90% der Leute auf die große Liebe hoffen, wo man sich versteht, wo man sich ewig liebt, wo man ein Team ist, wo man sich ergänzt, wo es genau die richtige Schnittmenge zwischen Gemeinsamkeiten und Unterschieden gibt. Ja, also im Grunde dann eigentlich... Was ideal ist. Ja, das Ideal, ne? Ja, also man versteht sich, zieht an einem Strang und man will alles voneinander, ne? Und jeder erfüllt auch alles des anderen. Ne? Das hat etwas total Totalitäres, ja. Weil der andere soll eigentlich alles sein. Ja. Der soll die Welt sein, in allen Facetten. Da, da, da, da, da. Da da da da da da da da da. Es gibt allerhand Zitate in All You Need Is Love, quer durch die Musikgeschichte hindurch. Eins davon ist Green's Leaves, ein englisches Volkslied. Romantisches Schmachten, männliches Liebesleid. Alas, my love, you do me wrong to cast me off discourteously, for I have loved you well and long, delighting in your company. Mehr oder weniger zeitgleich mit der Erfindung der Dampfmaschine haben ein paar Schriftsteller die romantische Liebe ersonnen. Und die war auch mehr als subjektives Gefühl, war Rebellion gegen eine neue, dampfmaschinengetriebene Gesellschaftsordnung, die man Kapitalismus nannte. Für einen Moment haben einen Haufen Leute allerhand verrückte Dinge im Namen der Liebe getan. Sich duelliert, sich umgebracht, reihenweise wurden bürgerliche Existenzen ruiniert. Das konnte so nicht weitergehen. Und Kapitalismus und Liebe haben sich arrangiert. Zum ersten Mal durfte jetzt der Liebe wegen geheiratet werden. Aber die Liebe wurde dadurch eingezwängt, ins bürgerliche Ehebett und den Schoß der patriarchalen Familie gezogen. Romantische Liebe ist, glaube ich, so ein Begriff, der auch so ein bisschen in die Romantik gehört. Oder so. Es bleibt romantisch, aber ich glaube, romantische Liebe, dafür ist die Zeit zu schnell oder man hat ab einem gewissen Alter, Mitte 30, einfach auch schon, ich will jetzt nicht sagen, zu viel mitgemacht, das hört sich negativ an, sondern sehr viel Erfahrung gesammelt. Dann gibt es romantische Momente, aber ich weiß nicht, ob es eine romantische Liebe an sich gibt als so eine Art Institution oder so. Also ich würde schon sagen, dass wir eine romantische Liebe haben. Meine ich ja, aber ich meine, es gibt mit dem Begriff an sich tue ich mich so ein bisschen schwer. There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Damals war ich 23 und man kommt dann ja aus dieser Geschichte der romantischen Liebe, verliebt sein. Gut, heiraten wollte ich nie, das war für mich klar. Kinder kriegen wollte ich auch nie. Und dann sieht man einen Mann und fängt mit dem wieder dieses Muster an, dass man so, sozusagen erstmal mitschleppt. Das heißt ganz konventionell romantische Liebe, verliebt sein, Sexualität. Und irgendwann funktioniert das nicht mehr. All you need is love, love. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all, love is all you need is love. Love is all, love is all, love is all you need. Diese romantische Liebe ist vorbei. Sexualität ist vielleicht auch nicht unbedingt ein Thema, was für die Beziehung zwischen mir und Karl jetzt unbedingt wichtig ist. Jedenfalls nicht 25 Jahre lang. Jedenfalls nicht 25 Jahre lang. Ja gut, ich meine, meine, wir sind jetzt nicht das Paar, das sich jeden Tag 30 Mal sagt, das meine ich, dich, ja. Schatz. Also wo romantische Liebe, vielleicht das erklärt es besser, ist für mich manchmal ein bisschen was, was so eine Belanglosigkeit hat, weil es so eine Hülse ist, so eine Verpackung ist. Ja gut, wir haben das dann aber trotzdem 13 Jahre lang haben wir das versucht. Diese konventionelle Beziehung zu leben. Und irgendwie klaffte das immer weiter auseinander. Und in der Zeit haben wir auch nicht zusammen gearbeitet oder haben auch nie zusammen gewohnt. Und irgendwann stellt sich dann ganz simpel die Frage, passt die Art von Beziehung, die man hat, in dieses Muster von romantischer Liebe, ja oder nein? Wenn man das mit Nein beantwortet, steht man vor der Frage, was macht man mit diesem Mann, was macht man mit sich selbst, was macht man mit dieser Beziehung? Das heißt, konventionell gedacht, wickelt man die Beziehung ab und sucht den Nächsten. Dann würde man natürlich eine Lebensform aufgeben und eine Beziehung zu jemand, die ganz wichtig ist und sehr gut lebbar ist. Ich höre mich ganz furchtbar vernünftig an. Das heißt, dann stellt sich die Frage, gibt es eine Möglichkeit, diese Beziehung in was anderes zu überführen, was jetzt mit dem konventionellen Bild nicht mehr so viel zu tun hat. Und ich glaube, das haben wir irgendwie hingekriegt. Oder gar nicht. Naja, würde ich auch sagen. I have been ready. Summer of Love sprang Yoko in den mit psychedelischen Farben bemalten Rolls-Royce der Lennons und setzte sich zwischen John und Cynthia. 3 Jahre später lösten die Beatles sich auf und die Zeit der Marke Lennon Ono begann. Das könnte auch heute ein Role Model für im Kapitalismus gelingende Liebe sein. Love als Produktivkraft, wie in der frühen Romantik, wo Liebe und künstlerische Selbstverwirklichung zusammengedacht waren. Diesmal aber eingebettet in die kapitalistische Ökonomie. Romantisch wird es für mich mittlerweile in meinem Leben an anderen Stellen, die viel intensiver sind, also gerade mit Kindern, was man vorher auch wahrscheinlich sich gar nicht gedacht hat oder überlegt hat, wie das sein kann, weil man kann es ja nicht wissen. Aber das ist dann schon eher was viel tiefer ist, weil Romantik ist für mich eine Hülse, die ich selten erfüllt sehe. Die würde ich bei meinen Eltern sagen, ganz klar. Durchaus zu sagen, hey, die haben eine romantische Liebe und Beziehung und das über Jahre, wo man dann wirklich immer wieder staunt, dass ich es nie erlebt habe, dass dort ein großer Streit ist, dass dort irgendwie Unklarheiten existieren, sondern romantische Liebe im Sinne von eine wirkliche Einheit. Ich glaube, das ist, ich will jetzt nicht sagen heutzutage, aber das ist anders, weil jeder gewohnt ist, sein eigenes Leben zu leben und man trotzdem zusammen sein kann. Es gibt keine wirklichen Verbindungen, die man einhalten muss, sondern jeder kann eigentlich machen, was er will. Ja, klar. Ich glaube, das Gefühl Liebe, das wird sich nie verändern. Sonst würde das alles in ein Inferno irgendwann gehen. Das ist ja immer gleich. Ne? Wenn man liebt, wenn man verliebt ist, wenn man jemanden liebt, das bleibt so. Das war vor 200.000 Jahren wahrscheinlich schon so. Sagen wir mal 2.000 Jahren. 200 Jahre. Aber das Gefühl, wie man damit umgeht oder wie man bestimmte Sachen lebt, das ist, glaube ich, komplett anders. Das hat einfach auch eine Flüchtigkeit. Das ist durch die totale Selbstständigkeit von jedem selber immer in irgendeiner Form gedeckt, wie ein Konto. Man kann immer irgendwas anderes machen, man kann immer sich trennen, man kann immer, ohne nachzudenken, sich eigentlich zu trennen. Das ist so, was man auch so kennt, wo man, wie viele Beziehungen hat man schon hinter sich? Eine Menge. Im Schnitt wahrscheinlich so 2-3 Jahre. Und hat danach keine Verpflichtungen in irgendeiner Form. Und das lässt dann im Vorfeld, positiv gesagt, schneller näher an irgendjemanden ran, Aber negativ gesagt, hat es danach auch keine Bindung mehr. Das ist sicherlich keine Nachhaltigkeit mehr, meinst du? Keine Nachhaltigkeit mehr. Ja. All you need is love. Das war so ein Moment der Liebe in der Geschichte. John Lennon sagte damals, dass All You Need Is Love ein revolutionärer Song ist. Frei sollte die Liebe sein von ökonomischen, gesellschaftlichen, moralischen Umklammerungen. Es ging um Selbstverwirklichung, um Fantasie, um Individualität. Und wenn man sich's heute so überlegt, das mit der Revolution und der Liebe, dann muss man sagen, der Befreiungsschlag hat Spuren hinterlassen. Der Kapitalismus wuchs nicht mehr so richtig. Die Löhne waren zu hoch, dann noch die Ölkrise 1973 und die schrumpfende Bereitschaft vieler Menschen mitzumachen. Neue Strategien mussten her und das Kapital hörte genau hin. Die Leute wollten nicht mehr so wie die Fabrik, die Universität, die Familie. Sie rebellierten gegen Hierarchien, gegen Autoritäten, gegen Entfremdung. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, can't you hear me, mama call? Can't you hear me trying? Can't you hear me when I call? I'm a long way from sight. Als du da mit Pete schwanger warst, erinnere ich mich, und Nick rumgelaufen ist, dass man irgendwann richtig fertig. Da ist man richtig, irgendwann richtig fertig. Mhm. Und dann fehlt dann natürlich auch so, also in solchen harten Zeiten dann so ein bisschen Sozialisation. Also dass man dann auch mal, weil dann denkt man gar nicht mehr an Kino oder irgendwas, dann funktioniert man nur in so einer, in einem auferlegten, wirklichen Doppel- bis Dreifachfunktion. Das sind extreme Spitzen gewesen, natürlich auch bei uns, weil zwei Kinder so knapp aufeinander kamen, was dann hieß, hochschwangere Frau und quengelndes Kind, was nicht laufen kann, sondern hier durch die Wohnung hockt. Und das ist schon, das war schon neudeutsch Hardcore, fand ich. Also gerade diese Zeit. Auf die Liebe bezogen bringt einen das aber auch weiter, weil man den anderen dann, vor allem wenn man sich vorher so Fair Weather Friends mäßig, also vom guten Wetter eigentlich kannte, das dann wirklich halt, boah, also da halten wir ja beide wirklich was aus und dadurch halten wir beide auch irgendwie zusammen. Also das schafft auch schon, was du vorhin gesagt hast, glaube ich, so eine Verbundenheit oder so eine Innigkeit aus einer. Dann komme ich vielleicht wieder auf eine, das, was ich meinte, mit vielleicht romantisch oder als wie so eine Insel, wo man sich wieder einfinden kann und sagen kann, okay, also Wasser steht jetzt hier bis zu den Knien, aber trotzdem noch alles für uns auf Sonnenschein. Also das ist erstaunlich. Das kann ich vorher auch nicht. Vorher waren auch Jobs schwierig oder anstrengend. Da ist man halt einfach nur ausgepowert, aber kompensiert das halt anders. Und das fand ich schon interessante oder sehr, sehr positive Erfahrung. Also wenn es von Beziehung oder Liebe reden. Yes. Auf jeden Fall verändert sich die Beziehung, ne? Und das Gefühl zum anderen verändert sich. Und das lag natürlich ganz klar an dieser dominanten Rolle, also dominant im Sinne von, dass ich unsere Lebensumstände diktiert habe, die sich ja dann auch wieder auf sozusagen den, ich nenne es jetzt mal, den ökonomischen Notwendigkeiten basiert haben. Also es gibt ja immer eine Scheinrationalität dahinter, weil ich halt eben hauptsächlich das Geld verdient habe. Ja. weil ich hauptsächlich das Geld verdient habe, war natürlich dann sozusagen meine Position auch aus dieser Sicht, aus der Perspektive heraus natürlich auch immer die stärkere. Ja? Und du hast eigentlich dann nur noch irgendwie zugeliefert. Und das unterstützt dieses Leben. Und das gefällt mir eigentlich auch nicht, also weil ich möchte auch lieber eine gleichberechtigte Beziehung haben. Also da gibt es sicherlich Leute, denen das gefällt, aber mir das nicht gefallen. Ja, aber das Blöde war ja, dass letztendlich da auf einmal was in die Beziehung reingespielt hat, was mit uns gar nichts zu tun hatte, weil ich glaube, weder für dich noch für mich sind Status und Einkommen wichtig und trotzdem hast du es dann irgendwann zum Faktor gemacht, weil du den Status hattest, dass du halt diesen tollen Job hattest und dieses viele Geld. Ja, für mich war es dann doch irgendwann wichtig. Ja gut, das, für dich ist ja, es auch früher, wichtig. Früher war es nicht wichtig, jetzt ist es auch nicht mehr wichtig, aber eine Zeit lang war das wichtig für mich. In der Zwischenzeit hat sich der Kapitalismus von Grund auf umgebaut. Statt Sicherheit hat er sich Freiheit auf seine Fahnen geschrieben, hat Wohlfahrt abgebaut und massenweise Menschen freigesetzt. In einer von Informationstechnologien und Finanzmärkten getriebenen globalen Wirtschaft werden nicht mehr so viele gebraucht wie früher. Arbeit ist ein knappes und begehrtes Gut geworden. Ohne Enthusiasmus und Eigenverantwortlichkeit läuft heute gar nichts mehr und Selbstverwirklichung ist Pflicht. Und ganz hart gesagt würde ich sagen, wenn Kapitalismus denn in Form von solcher Arbeit kommt, kann er der Tod für Liebe sein. Oder auch für Beziehung. Also zumindest für Beziehung, wie ich sie mir vorstelle. Du wurdest unheimlich oft woanders hinversetzt, an Orte, die wenig spannend waren. Und ich bin hinterhergereist und fühlte mich damit bestellt und nicht abgeholt. Bin dort aber hingereist, weil ich natürlich mit dir auch Zeit verbringen wollte. Was aber wiederum schwierig war, weil du so viel Zeit bei der Arbeit verbracht hast und wenn du nach Hause kamst, so ausgeblutet warst, dass die Zeit, die wir denn an diesem fremden Ort zusammen verbracht haben, eigentlich auch nicht zusammen verbringen konnten, weil du ja total müde und abgearbeitet warst. Und im Endeffekt hatte ich nach 10 Jahren das Gefühl, wir sind total gegen die Wand gefahren, weil alles, was wir ausprobiert haben, hat nicht funktioniert. Und im Endeffekt, also ich kann es insofern beschreiben, also dass das Gefühl selber, diese unglaublich große Zuneigung immer noch da war. Sie kam mir aber, sie fühlte sich irgendwann virtuell an. Also ich hatte das Gefühl, ich liebe eigentlich einen Mann aus einer anderen Zeit, in einem anderen Stadium. Ein Bild. Ne? Ein Bild, und dass ich dann auch meinen Gefühlen gar nicht mehr getraut habe. Und sage, ja, war dieser Mann vielleicht nicht schon immer so? Oder hat er sich verändert? Also es passiert eigentlich eine Verwirrung der Gefühle. Man traut ihnen auch nicht mehr. Also selbst wenn sie noch da sind. Ja? Verunsicherung. Also das ist natürlich auch ein Effekt dieser Wirtschaft. Ne? Er verändert den Menschen auch. Ja, und dem kann man sich auch nicht entziehen. Aus einem Aufbegehren hat der Kapitalismus eine neue Ordnung gewonnen, deren Treibstoff Kreativität und Leidenschaft sind. Gefühle stören jetzt nicht mehr. Sie sind Voraussetzung geworden in einer Wirtschaft, in der jeder Einzelne als emphatischer Unternehmer der eigenen Arbeitskraft auftreten muss. Für die Liebe ist da wenig Platz, es sei denn, sie macht sich produktiv. Das Neuanfang, glaube ich, dafür sind wir gegenseitig wichtig. Wo fangen wir denn immer neue Sachen an? Für dich ist das anders, Karl. Für dich ist das ja alles. Ja, Karl, wir fangen doch ganz oft ganz neu an. Schau mal, unsere Eltern, meine Eltern haben irgendwie, was weiß ich, 40 Jahre lang von da gearbeitet. Jeden Morgen sind sie dahin, gleiche Weg. Ein Beruf, eine Wohnung. Also wir ziehen alle 2 Jahre um, wir verändern ganz, ganz oft unseren Beruf, unsere Projekte sind aus völlig unterschiedlichen Bereichen. Jetzt schneiden wir ein Video, wo haben wir Ausstellungen gemacht. Ja, aber es ist halt seltsam, dass du das alles so parzellierst, also dass das alles für dich so Stückwerk ist. Das verstehe ich nicht ganz, das ist ja kein Stückwerk. Das glaube ich auch nicht. Das hat ja eher mit Wachstum zu tun. Ja, aber die Frage wäre ja, würde das auch so wachsen, wenn es diese Beziehung nicht geben würde? Darüber brauche ich ja gar nicht nachdenken. Doch, tu mal. Mach mal, denk mal drüber nach. Also, das macht überhaupt keinen Sinn, darüber nachzudenken. Die gibt es ja nun. Sigmund Freud sagte, dass Liebe eine Art Wahnsinn ist, eine idealisierende Verkennung der Realität. Um alte Strukturen über den Haufen zu werfen, braucht es diese Art von rauschhafter Energie. Der Kapitalismus wäre nichts ohne schöpferische Zerstörung. Und er hat die geballten Ladungen der Liebe nicht ungenutzt gelassen, die immer mal wieder in der Geschichte als Gefühlskraft auftauchten. Love is all you need. Love is all you need. Love is all, love is all, love is all you need. Ja, es ist auf jeden Fall, Rückzugsort würde ich gar nicht sagen. Rückzugsort hieß irgendwie, dass man sich zurückziehen muss von irgendetwas. Ich würde eher sagen, das ist eine brutal große Energiequelle, die vergleichbar vielleicht wirklich, als wenn man an eine Starkstrombatterie fest, das nimmt dann die Energie, aber es gibt ja sofort wie so hin und her, sofort wieder zurück. Und das macht einen dann so ein bisschen immun gegen Alltagsstress, ja, von anderen Seiten. Ja, das stimmt. Also das habe ich doch relativ oft gemerkt, dass ich auf einmal gedacht habe, so, das ist jetzt irgendwie, aber irgendwie ist mir das auch gerade egal. Ja. Also ja, das ist vielleicht auch das, vielleicht muss man das als Vorteil sehen, wirklich als wirklich wie so eine Wache von Leuten mit Kindern, dass denen, das gibt einem eine größere Ruhe oder irgendwie so eine, wie man sagen, besten Verhaltenheit, sich nicht alles so aufs Kreuz zu binden oder so rankommen zu lassen. Man wird auch wahnsinnig geduldig, weil man einfach zwangsläufig muss mit Kindern. Also das ist ja so ein Wechselspiel. Man möchte ja irgendwie auch konkurrenzfähig bleiben, weil man arbeiten muss. Ganz kurz taucht in All You Need Is Love auch Glenn Miller auf, in The Mood. Das waren die 30er Jahre, Weltwirtschaftskrise, Depression, New Deal. Selbstbewusste Frauen, die den öffentlichen Raum bevölkerten. Ein Augenblick der Ungezügeltheit der Liebe, aber auch ihrer Einbindung in den Konsum. Der Kapitalismus braucht Ausdehnung, inzwischen ist er überall und die Frauen geraten wieder einmal in die Defensive. Also wenn wir jetzt nochmal auch über Gefühle reden, bei mir war, und es klingt, obwohl jetzt die Situation seit 2 Jahren anders ist, bei mir war zu dieser Liebe ganz, ganz, ganz viel Wut. Ja, natürlich. Weil auf die Umstände, auf dich, weil du diese Umstände natürlich dadurch, dass du dir diesen Job ausgesucht hast und ihn auch lange so betrieben hast in dieser Konsequenz, Da war ich wütend. Dann dachte ich, warum macht er das? Und hatte da auch das Gefühl, dass du mich da mit den Füßen trittst und dass viele Dinge, die ich als Übereinkommen, obwohl wir jetzt dann so nie, wir haben ja nie einen Vertrag abgeschlossen oder darüber geredet, aber dass wir eigentlich ähnliche Lebensvorstellungen und Weltanschauungen, auch Ziele hatten, hatte ich das Gefühl, du bist aus diesem nicht ausgesprochenen Vertrag ausgestiegen, hast neue Vertragsregeln entworfen und hast mir dann zum Vorwurf gemacht, dass ich nicht mitspiele. Also, letztendlich, was das Perfide daran ist, ist, dass eine ganz klassische Rolle wird. Also das ist das, was du am Anfang gesagt hast. Ich war diese Frau, die schon viel, viel länger als du auf eigenen Beinen stand und die wusste, was sie arbeiten will und die hat ihr eigenes Geld verdient und die war wirtschaftlich unabhängig. Und auf einmal war ich die Frau, die dir den Rücken frei hält, die zwar auch noch arbeitet, aber das war dann eigentlich an zweite Stelle irgendwann gerutscht, sondern ich habe den Haushalt gemacht, ich habe die Briefe für dich beantwortet und ich habe dir den Rücken freigehalten. Ich war an einem Punkt, wo ich überhaupt nicht sein wollte und wo du mich zwar einerseits aus Praktikabilitätsgründen haben wolltest, aber wo du mich menschlich natürlich überhaupt nicht, ich war für dich ja dann auch irgendwann als Frau total uninteressant, weil ich ja eine Frau geworden war, die dich ja eigentlich nicht interessiert. Also da hatte ich dann so das Gefühl, irgendwann für mich selber, da kriege ich jetzt eigentlich doppelt den Schulenarsch. Also da, da, da, da, da, da, da. Nee, ich habe schon noch gearbeitet, aber eben nur noch sehr, sehr wenig. Also richtig gearbeitet, das war halt noch in der Schwangerschaft mit Nick, das war 2006. Mhm. wo ich noch richtig Akquise gemacht habe und Jobs gesucht habe und auch richtig gemacht habe. Ja, also ich habe im letzten Jahr schon noch ein paar Jobs gemacht, aber halt lange nicht mehr so viel wie früher, logischerweise. Und jetzt dieses Jahr mit beiden Kindern irgendwie nicht wirklich. Und das ist halt, das ist natürlich, ja, das habe ich mir vielleicht auch doch anders gedacht, dass ich doch früher eben auch wieder arbeiten würde. Aber da denkt man nicht, wie viel, nicht nur wie viel Zeit, sondern vor allem wie viel Energie so ein kleines Kind dann halt auch noch kostet. Gute Energie und schön. Und das ist auch nicht so, dass ich das irgendwie bereue oder nicht gerne mache oder so. Aber das ist nicht ausreichend Zeit, um da wieder anzufangen zu arbeiten oder irgendwie auch nur drüber nachzudenken. Das liegt natürlich auch an meinem Job. Und klar, also weil die Jobs, wenn du jetzt einen 9-to-5-Job hast, wo dir sowieso jemand sagt, was du machen musst. Also in diesen sogenannten Kreativjobs, wo einfach auch gefordert wird, dass du auch mal abends locker bis 9 arbeiten kannst, kommt es einfach nicht gut, um 7 Uhr zu sagen, ich muss meine Kinder ins Bett bringen. Und sagen sie dann, was? Mhm. Kann das nicht eine Nanny machen? Genau. Ja, klar, logisch, das kommt natürlich auch noch dazu. Heute kann jeder tun und lassen, was er will. Man ist frei in der Liebe und der Arbeit. Man muss bloß flexibel sein und das sein Leben lang, in allen Lebenslagen. Ich glaube nach wie vor, das Thema Sexualität ist da irgendwie so ein Dreh- und Angelpunkt. Dadurch, dass es das in unserer Beziehung nicht gibt. Ja, und wenn es das gäbe, wären wir nicht mehr zusammen, würde ich sagen. Also da wäre schon wieder, würde schon wieder dieses Machtspiel anfangen, die Kontrolle anfangen. Also darauf habe ich überhaupt keine Lust, mit jemandem, mit dem ich so eng zusammenlebe und zusammenarbeite. Darauf habe ich überhaupt keine Lust mehr, darauf ständig zu achten, mich immer in diesem Konkurrenzkampf mit irgendwelchen Männern zu befinden. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin, glaube ich, total froh, dass das zu Ende ist. Ich hatte dann auch eine neue Beziehung, die ging auch 6 Jahre lang. Das heißt, ich habe diesen befreiten Rahmen dann schon genutzt, um andere Sachen auszuprobieren, was dann letztendlich wieder eigentlich eine eher konventionelle Beziehung war, die letztendlich gescheitert ist an genau den Sachen, die mit dem Karl einfach wunderbar sind. Nämlich die Verbindlichkeit, zusammen zu leben, die Räume zu haben, zum Kommunizieren, irgendwie eine Struktur zu haben, die auf Liebe basiert und im fairen Zusammenwohnen und Leben. Also, das heißt, das Gefühl für den Karl hat sich über die ganzen 25 Jahre nie geändert. Das ist von Anfang an da gewesen und war von Anfang an, das ist der Mann meines Lebens. Nur nach dieser Trennungsphase war einfach diese eindimensionale Beziehungsstruktur nicht mehr da. Und das war für mich total befreiend. Also mal, ich hatte da nicht mehr diese Klammer. Ich war jetzt frei, ich konnte mich verlieben, ich konnte andere Männer treffen. Aber gleichzeitig war das Gefühl zu Karl oder die Form des Zusammenlebens immer sehr verbindlich. Das ist wie so ein ganz, ganz fester Rahmen. Und der hat sich wirklich 25 Jahre gehalten. Ich kann das gar nicht anders sagen. Aber es gab für mich nicht wirklich so einen Bruch, außer dass diese Strukturbeziehung einfach nicht mehr wie so ein Damoklesschwert über mir geschwebt hat. Love, love, love. Love, love, love. Das ist ja genau die Situation, in der wir heute sind mit dieser zunehmenden Mobilität, wo in Paarbeziehungen der eine Partner am einen Ort lebt und der andere Partner am anderen Ort lebt. Das ist ja schon wieder eine neue Form der Produktivierung, weil was machen denn die ganzen Mitarbeiter und die ganzen Manager auf den mittleren und auf den Top-Management-Ebenen, die ganze Woche getrennt von ihren sozialen Bindungen leben. Das ist ja nicht nur getrennt von der Freundin oder Frau, sondern auch von ihrem sonstigen Umfeld und Freundeskreis. Was machen die? Die sitzen halt bis 22 Uhr im Büro und arbeiten, weil die haben eh nichts anderes zu tun. Die sind an irgendeinem Ort, von dem sie völlig entwurzelt sind, wo sie nichts Persönliches mit keine persönlichen Bindungen zu dem Ort halt haben. Die haben da irgendwo entweder ein Hotelzimmer oder sie haben da irgendwie eine kleine, mehr oder weniger hübsche ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung, in der sie halt übernachten. Und aus meiner Erfahrung, die meisten Leute sagen sich, bevor ich jetzt langweilig um 8 zu Hause rumsitze und eigentlich nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll, gibt es was Sinnvolles im Büro zu tun. Da wird dann eben weiter gearbeitet. Love. All you need is love, love, love is all you need. Ich habe dann halt meine sogenannte Midlife-Crisis bekommen. Das hat sich eigentlich geäußert klassischerweise über ein Burnout-Syndrom. Ich bin dann irgendwann habe ich eine Art Kollaps gekriegt oder was heißt, also jetzt nicht in dem Sinne, ja doch, ich habe einen Zusammenbruch bekommen. Der dann dazu geführt hat, dass ich dann gemerkt habe, also so geht es nicht weiter. Und das ist ja, du musst sagen, die erste Reaktion auf deinen Zusammenbruch war nicht, ich gebe die Arbeit auf, sondern die allererste Reaktion war, ich gebe alles andere auf. Ich gebe Beziehungen auf, ich gebe Berlin auf, wo du immer leben wolltest. Du hast gesagt, mein Freundeskreis interessiert mich nicht mehr, ich mache jetzt nur noch Arbeit. Also erst war es wie so eine Übersprung, bis ich dann gesagt habe, wie jetzt. Wo du denn da ankamst und das erzählt hast und ja, du geschrieben hast und so, dann dachte ich, das geht doch jetzt gerade in die noch extrem, also die erste Reaktion war eigentlich noch extremer, nur noch das und alles andere wird weg, raus. Ja gut, meine erste Reaktion war die dann einfach danach so, die Frau zu wechseln, ne? Andere Beziehung, neue Beziehung und dann neuer Ort, neue Beziehung und alles bleibt gleich, das wäre natürlich genau das falsch gewesen, aber das ist natürlich das, was sehr viele Männer eben machen auch, ne? Das ist ja dann auch in der Midlife-Crisis, äußert sich das ja bei vielen, dass die dann entsprechend dann nochmal irgendwie dann eine jüngere Frau heiraten, nochmal irgendwie zwei Kinder mit der bekommen und alles andere beim Gleichen lassen. Das ist dann aber nicht die Lösung des Problems, sondern es ist dann halt eher nochmal so eine Art Dopingspritze, die sich dann halt verabreichen, um dann einfach nochmal 10 Jahre durchzuhalten. Aber das ist in der Regel halt der Holzweg, ne? In der Regel ist das der Holzweg. Der führt nicht zur Lösung des Problems. Und das habe ich glücklicherweise nicht gemacht. Die Beatles lassen auch Bach anklingen. Aus der 8. zweistimmigen Invention. Eins von den Übungsstücken für den ältesten Sohn Wilhelm Friedemann. Aufrichtige Anleitung, betitelte Bach seine Sammlung. All You Need Is Love ist auch so etwas wie eine Gebrauchsanweisung für die Liebe. John Lennon sagte später, Love is not just something that you stick on posters or stick on the back of your car. I'm talking about real love. Love is appreciation of other people and allowing them to be. Echte Liebe als gesellschaftsverbesserndes Verfahren. Versteht man das heute überhaupt noch? Ich glaube, also was mir spontan dazu einfällt oder wirklich noch auf der Zunge brennt, ist, man hat vorher oder sagen wir mal bis zu der Geburt von Nick, also vom ersten Kind, hat man nie so eine Erfahrung, dass etwas endgültig ist. Ich habe immer die Erfahrung gesammelt, man ist gut ausgebildet, hatte immer den Standpunkt, ich habe zwei Hände und einen Kopf, ich kann immer irgendwas machen. Wenn das nicht mehr klappt, kann man was anderes machen. Wenn das nicht klappt, machen wir was anderes. So kann das eigentlich weitergehen. Und dieses Gefühl hat man auch, dass es immer so weitergeht. Und das weiß ich noch, dass es bei der Geburt wirklich so war, die auch ein bisschen länger gedauert hat, dass man auf einmal gedacht hat, verdammt, ihr stehst jetzt das erste Mal und kannst nichts machen. Das ist jetzt einfach so wie... Ich will jetzt nicht den lieben Gott ins Spiel bringen, aber wie irgendetwas, was einem von ganz, ganz tief sagt, nimm das. Und man hat, ich will nicht sagen keine Chance, aber man wird auch gar nicht gefragt und man kann nichts dran ändern. Genau das, was jetzt passiert, das Kind, das nimmst du jetzt, da kannst du nicht sagen, Moment, jetzt mache ich mal Apfel Z und jetzt will ich, dass das blonde Haar hat oder muss viel größer sein, kleiner oder ein Mädchen oder irgendwas. Genau das ist es und das spürt man als eine... Ja, als etwas, was ursprünglich ist. Und das habe ich nicht gekannt, so. Das habe ich nicht gekannt, dass es irgendetwas gibt, was einen einerseits so tief berührt und auf der anderen Seite man so machtlos dem gegenübersteht. Im Büro waren wir jeden Tag zusammen. Und dann gab es aber in der Zeit, weil die Schwierigkeiten im Büro natürlich auch groß waren, gab es keinen wirklichen Feierabend. Das heißt, die Arbeitszeit, die erstreckte sich wirklich bis zur kompletten Einschlafphase und totaler Müdigkeit, wo man dann irgendwie nach Hause schlappte, aber am nächsten Morgen sofort wieder auf der Matte stehen musste. Wir haben sehr viel zusammen gearbeitet. Wir haben unsere Künstlergruppe entwickeln, ganz viele Projekte zusammen. Also das ist für mich eigentlich der Aufhänger der Beziehung. Also die gemeinsame Produktion. Man könnte vielleicht sagen, die gemeinsame Produktion, aber das hat ja auch etwas mit der gesamten Lebensführung zu tun. Wir führen ja praktisch ein bestimmtes Leben zusammen, das halt auch mit der Arbeit fast gleichfällt. Das ist eigentlich kaum noch eine Trennung möglich zwischen Leben und Arbeiten. Jedenfalls in meiner Vorstellung findet diese Trennung ja nicht statt. There's nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. No way you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. Vermischt sich alles, das stimmt gar nicht. Also dass diese reine Privatsphäre, die gibt es so gar nicht. Das Leben, das hat irgendwie Projektcharakter, finde ich. Gut, und das verändert sich dann auch immer. Dann haben wir angefangen, Kunst zu machen. Dann hat jeder für sich alleine gemacht. Dann haben wir zusammen Kunst gemacht. Dann haben wir vor allen Dingen mal Werbeagentur gemacht. Dann haben wir eine Galerie gemacht, dann waren wir unglücklich mit den Künstlern, haben selbst wieder Projekte gemacht für unsere eigene Galerie. Dann irgendwann wollten wir die Werbeagentur nicht mehr, die Galerie nicht mehr, wollten nochmal ganz neu anfangen, haben die Umschulung gemacht zu den Ernährungsberatern, fangen jetzt an, das neu aufzubauen. Und das machen wir eigentlich alles doch immer eigentlich zusammen. Und das geht auch erstaunlich gut, sich dann auch auf den Wechsel zu einigen. Also den Schwenk von da nach da, das machen wir dann sehr einträchtig, würde ich mal sagen. Sozusagen gemeinsam. Ja, das, also für mich bedeutet das eine unheimliche Kraft. Ich komme immer wieder auf die Kraft zurück. Ob das eine große Batterie ist oder irgendwas, für mich ist es eine unheimliche Kraft. Ich komme. Die Kraft ist gerade aufgewacht. Ich habe mal. Was erzählt ihr? Er erzählt irgendwas, was er heute erlebt hat im Kinderladen. Tolle Erfindung, so ein Babyfon. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. It's easy. Also ich wollte kündigen. Ich wollte dann eigentlich ins kalte Wasser springen und gesagt, irgendwie ich höre jetzt ganz auf, ich kann so nicht mehr weiterleben. Und habe dann eben ein Jahr Pause gemacht. Und dann hat es ein halbes Jahr, würde ich sagen, gedauert, bis du der Roger sich wieder aus diesem Toten, wie du das gesagt hast, oder Abgestorbenen, bis dann wieder was Lebendiges da raus. Aus der Schlammkruste dann wieder irgendwie rausbefreit hast. Ja. Hast, ja. Ging dann so ein halbes Jahr, würde ich sagen. Und dann, waren auch diese Gefühle, also da war ich dann ganz berührt und dachte, okay, ich habe mir jetzt doch nicht eingebildet, dass ich mich in ein Bild verliebt habe, sondern es gibt ja diesen Menschen, der kommt da ja jetzt wieder raus. Also wenn du dies alles... Ich bin dann so aus der Eisschicht dann wieder ein Stück weit aufgetaut, ja. Ja, und ich sag mal, in der Übergangsphase sind wir jetzt immer noch ein Stück weit. Das neue System sieht so aus, dass ich 50% arbeite. Neues System ist, dass ich 50% Job habe. Das heißt jetzt bei mir in meiner konkreten Situation heißt es, nicht, dass ich halbtags arbeite, sondern dass ich das halbe Jahr arbeite. Also ich arbeite projektbezogen und arbeite dann eben ein Projekt und das mache ich dann eben auch Vollzeit, auch mit dem kompletten, vollen Einsatz. Und dann gibt es eben Phasen, wo ich dann nicht arbeite und zu Hause bin oder sonst was tun kann, wo ich Freizeit habe. Und das ist die Liebe ist unter Druck geraten und der neue Kapitalismus in eine Krise, deren Folgen noch nicht abzusehen sind. Die Zustimmungsraten sinken allerdings schon länger und das Gefühl verdichtet sich, dass der Kapitalismus dem Glück im Weg steht. Also es wird zwar immer von diesen positiven Beispielen geredet, die irgendwie glücklich irgendwie diese Arbeit und das Privatleben miteinander verbinden, aber ich kenne es aus der Realität von niemandem. Also ich kenne eigentlich nur Leute, die da mehr oder weniger stark darunter leiden. Aber leiden tun sie alle. Sie leiden alle. Und nur bei vielen Leuten ist es eben wesentlich schwieriger, da auch rauszukommen, weil die einfach andere Verpflichtungen haben. Das sind, ja, oder auch andere, ja, Vorstellungen haben. Das sind nicht immer nur die Verpflichtungen. Ja gut, und wie auch immer, aber da sind irgendwann... Ich meine, dieser Kapitalismus funktioniert ja schon auch so, wie du das auch vorher gesagt hast, dass du gibst was und dafür kriegst du Kompensation. Und das ist dann meistens ja wieder eine kapitalistische Kompensation, nämlich du konsumierst irgendwas, ob es Reisen sind oder Konsumgüter oder schicke Autos oder sonst was, was ja inhärent ist. Das ist ja nicht. Das ist alles Schein. Das sind alles keine. Das ist alles Schein. Ja, das ist alles. Love is all you need. Love oder wir stecken bis zum Herz im Kapitalismus. Aber was ist denn jetzt mit der Liebe und dem Kapitalismus? Ja, da fällt mir jetzt nicht so richtig was ein. Zu der Liebe. Auch zum Kapitalismus, also in der Verbindung Liebe und Kapitalismus, das ist, finde ich, jetzt also eine sich etwas widersprechende. Jetzt widerspricht sich etwas. Liebe, Kapitalismus. Ein Feature von Barbara Eisenmann. Mit Bettina und Roger. Ja, unser Lieblingssong ist von Friends of the Madness, Time is Not Your Friend. Von der Platte Under the Waves. Ja. Weißt du noch, wo wir die Platte gekauft haben? Ja? Ja, das weiß ich nicht mehr. Da saßen wir bei Offenbacher abends auf der Terrasse in diesem heißen Sommer und haben wahnsinnig viel getrunken und diese Musik gehört. Und bei mir war es dann zumindest so, dass ich dachte, okay, solange es sowas gibt, ist das Leben vielleicht doch noch ganz okay. Auch an so einem Scheißort und unter so blöden Bedingungen. Mhm. Mit Mira und Andreas. Wir viel gehört. Manu Chao. Während der Reise, weil wir eine CD hatten. Nee, aber die auch passt, das würde ich sagen. Das ist so vom Lebensgefühl her, auch gerade mit dem 3 Monate Südamerika und Schwangerschaft, also sehr intensive Ereignisse eigentlich. Das war so Manu Chao. Weil ich das davor eigentlich auch wenig gehört hatte. Und das, immer noch gerne. Ja. Mit Micha und Karl. Also Musik ist vielleicht ein schwieriges Thema, weil der Karl sammelt ja die Schallplatten und hört gerne Jazzplatten. Ach, das ist aber auch gar nicht so wahr, Mensch. Doch, ach, da kann ich ja dann oft nicht so richtig viel mit anfangen. Und dann gibt es bestimmte Sachen, da können wir uns dann so drauf einigen. Dass wir das beide dann hören wollen. Ja. Hier, wie steht nicht eine einzige Jazzplatte, was ich hier höre? Nun, Ja, du musst der Wahrheit ins Auge sehen. Nee, das sag ich ja. Also mit Towns Van Zandt kann man uns da auf jeden Fall immer großen Gefallen tun. Sprecherin Astrid Meierfeld. Sängerin Ella Blixt. Gitarrist Christoph Hahn. Regie Frieda Butzmann und Barbara Eisenmann. Musik und Technik Frieda Butzmann. Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2009.